Do you have your Bibles with you this morning? Wenn ihr eure Bibeln heute Morgen mit habt, turn with me to 2 Kings chapter 4. Dann lasst uns zum 2. Könige Kapitel 4 blättern. Or is it 5? Oder 5? I'll tell you in a minute. Okay. Chapter 5. Kapitel 5. Okay, this morning we're going to start a new series called Knowing God. Heute Morgen fangen wir eine neue Serie an, da geht es darum, Gott zu kennen. We're going to talk about it for the next 4 weeks or so. Wir werden die nächsten 4 Wochen darüber sprechen. And it intersects perfectly with our baby dedication. Und das passt sehr gut mit unseren Kindersegnungen zusammen. The Lord said, unless we receive the kingdom of God like a child, der Herr sagt, wenn wir nicht das Königreich Gottes wie ein Kind annehmen, we will never enter into it. Dann werden wir dort nie hineinkommen. So with those thoughts, let's pray. Mit diesen Gedanken möchten wir beten. Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. I ask, darum bitte ich, both to our guests and to our church. Für unsere Gäste und auch für uns als Gemeinde. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want you to keep your finger in 2 Kings, and I'm just going to read something from the book of Romans. Ich möchte, dass ihr euch diese Stelle merkt, 2. Könige, und werde auch etwas aus dem Buch The historical, the historical background for our text in 2 Kings. Der historische Hintergrund für den Text im 2. Könige is much like the historical background of today. Der ist ungefähr so wie der historische Hintergrund heute. We're going to read about a commander of another army. Wir werden über den Heerführer einer anderen Armee lesen. Who was a leper. Der ein Leprakranker war. And he came to the nation of Israel. Und er kam zur Nation Israel. To be healed. Um geheilt zu werden. But the nation of Israel was in unbelief. Aber die Nation Israel befand sich im Unglauben. Though they were a Jewish nation, obwohl sie die jüdische Nation who waren, worshipped the God of Israel, und den Gott Israels angebetet haben, they themselves were in unbelief. So waren sie selbst doch im Unglauben. And the Lord himself makes mention of this man who got healed in Luke chapter 4. Und der Herr selbst erwähnt diesen Menschen, der geheilt wird, im Lukas Kapitel 4. And he says, isn't it interesting that this man Naaman was the only one who got healed in his own generation? Und er sagt, es ist interessant, dass Naaman der einzige Mensch war, der geheilt wurde in seiner Generation. And he wasn't even Israeli. Und er war nicht mal ein Israelit. He was a foreigner. Er war ein Fremder. And the Lord said that there were no lepers in the day of Naaman who got healed from the nation of Israel. Und der Herr sagt, zu der Zeit gab es niemanden, der in Israel geheilt wurde vom Aussatz, als eben diesen Naaman. It's much like that today. So ist es heute auch. You find little faith among Christian countries. Du findest wenig Glauben in den christlichen Ländern. But you find unbelievable faith in places like China. Aber du findest unglaublichen Glauben in Ländern wie China. Places like Iran, Iraq, Iran, Indonesia. Irak, Indonesien. Places where it's not a Christian country. Orte, wo es eigentlich kein christliches Land ist. But where God is moving. Aber dort bewegt sich Gott. And people are coming to know God. Und Menschen lernen Gott kennen. But in Christian countries like Austria, like America, aber like in christlichen Ländern France, wie Österreich, Germany, Amerika, Frankreich, Deutschland, we don't hear the stories that we hear from other parts of the world. Da hören wir diese Geschichten nicht, die wir aus den anderen Enden der Erde hören. It fits our text very well. Und das passt sehr gut zu unserem Text. I want to read something about circumcision, which is kind of a parallel to baptism. Ich möchte gern etwas über die Beschneidung lesen, die parallel läuft mit der Taufe. Now, throughout church history, about half of Christianity baptized babies and about half did not. Und die Hälfte des Christentums, die tauft Kleinkinder und die andere nicht. Catholicism does, and so does the Lutheran Church. Katholiken und die Lutheraner taufen Kinder. The Baptists don't, the Methodists don't. Die Baptisten machen es nicht, die Methodisten auch nicht. And there's good reasons why people baptize babies, and there's good reasons why they don't. Und es gibt gute Gründe, Kinder zu taufen, und gute Gründe, sie nicht zu taufen. Maybe the biggest reason why the churches were baptizing babies was the parallel to circumcision. Vielleicht war der größte Grund, warum man Kindestaufe gemacht hat, wegen der Parallele zu der Beschneidung. The Israelis would circumcise their children as a sign of the covenant. Die Israeliten haben ihre Kinder beschnitten. Es war ein Zeichen für ihren Bund. The cutting away of the flesh. Das Fleisch wegzuschneiden. A work that God would do on our behalf. Ein Werk, das Gott für uns tut. And as Jesus was sacrificed on the cross, und als Jesus am Kreuz hingerichtet wurde, God circumcised us. Da hat Gott uns auch beschnitten. Meaning that he cut away our flesh. Er hat unser Fleisch weggeschnitten. He cut away the record of it. Er hat die Historie davon ausgelöscht. He separated us from our sins. Er hat uns von unseren Sünden weggeschnitten. And this was a sign of the covenant. Und das war ein Zeichen des Bundes. And I suppose that many Christian churches baptize as a sign of the covenant of the New Testament. Und ich nehme an, dass viele Christen taufen als Zeichen des neuen Bundes. So we baptize our children in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So taufen wir unsere Kinder im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes. And I understand that to some degree. I was baptized as a child. Und das verstehe ich bis zu einem Ausmaß. Ich war selbst auch als Kind getauft. Now I want to read something about circumcision, which parallels. Und ich möchte jetzt etwas über die Beschneidung lesen, die parallel läuft. And then I'll explain a little bit why we baptize adults. Und dann werde ich ein bisschen erklären, warum wir Erwachsene taufen. And why our ceremony today is a dedication rather than a baptism. Unsere Zeremonie heute ist eigentlich mehr eine Widmung als eine Taufe. And then we're going to jump over to the story of Naaman. Und dann werden wir uns um die Geschichte von Naaman. Okay, circumcision has value. Die Beschneidung hat einen Wert. In Romans chapter 2 verse 25. Im Römer Kapitel 2 Vers 25. We could put the word baptism there. Da könnten wir auch das Wort Taufe einsetzen. Circumcision and baptism has value if you observe the law. Denn Beschneidung und Taufe ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. If you break the law, wenn du aber ein Gesetz, you have become as though you had not been circumcised or baptized. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten geworden. Skipping down to verse 28. Wenn wir jetzt zu Vers 28 gehen. A man is not a Jew. Denn nicht der ist ein Jude. We could add Christian. Wir können hier auch einsetzen Christ. If he is only one outwardly. Der es äußerlich ist. Nor is circumcision merely outward and physical. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung. No, a man is a Jew who is one inwardly. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. We could say no, a man is a Christian who is one inwardly. Wir können sagen nein, ein Mensch ist ein Christ, der es innerlich ist. And circumcision is the circumcision of the heart. Und die Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens. By the Spirit. Durch den Heiligen Geist. And we could say that baptism is a baptism of the heart. Und wir können sagen, die Taufe ist eine Taufe des Herzens. In the Spirit. In dem Geist. Now I want to talk about knowing God and tie this all together. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, Gott kennenzulernen und das alles zusammenzufassen. And I'm thinking of a verse in Hebrews chapter 11. Ich denke an einen Vers im Hebräer Kapitel 11. Where the writer says that. How does it go? It says, without faith, it is impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. And he that comes to God must come believing that God exists. Und der zu Gott kommt, muss glauben, dass Gott existiert. And that God is a rewarder of those who seek him. Und dass Gott diejenigen belohnt, die ihn suchen. I would imagine that there's some people here who would say, I don't believe in God. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die heute hier sind, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Next week I will be 30 years a born again Christian. Nächste Woche werde ich selbst jetzt 30 Jahre lang ein wiedergeborener Christ sein. I gave my heart to Jesus on the third Monday of September in 1976. Ich habe mein Herz an Jesus gegeben in der dritten Woche im September 1976. Yeah. At 11:15 in the morning. Um 11:15 in der Früh. At the County College of Morris. In meinem College. And it's 30 years now. Und das war 30 Jahre her. I can honestly say that I know God. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich kenne Gott. And God has shown himself to me. Und Gott hat sich mir gezeigt. And I would imagine that there's people here today who would say, I honestly don't believe that God exists. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute hier gibt, die sagen, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Gott existiert. Having spoken with people for 30 years, many, many people. Und nachdem ich jetzt 30 Jahre lang mit verschiedensten Menschen gesprochen habe. I would imagine into the thousands of people here in Austria. Also viele Menschen, so an die Tausende auch in Österreich. We've done a lot of evangelism down at wir haben viel Evangelisation gemacht. On the Kärntnerstraße. Auf der Kärntnerstraße. We've talked to people everywhere. Last night I talked with people at the wedding and überall haben wir mit Leuten gesprochen, auch gestern Abend bei der Hochzeit. And I joined an archery club, you know, and Und ich bin so in einem Bogenschießclub. And you know, people say, what do you do here? Und die Menschen fragen, was machst du hier? I work here. Und ich sage immer, ich arbeite hier. I work with the church. Was machst du? Ich arbeite mit einer Gemeinde. This was last week, and they said, this couple, you know, they das said. Das war zum Beispiel letzte Woche. What do you do in a church? Das Paar hat gesagt, was machst du in der Gemeinde? What do I do in the church? Was mache ich in der Kirche? Kind of the boss, you know. Ja, ich bin da sozusagen der Chef. Well, what do you do as the boss? Was machst du als Chef? You know, I'm trying to make friends with them before they think I'm weird, you know. Und ich versuche Freundschaft mit ihnen zu schließen, bevor sie mich irgendwie seltsam einstufen. Look, if you want to know, I believe in God and I teach the Bible. Also dann sage ich zu ihnen, wisst ihr, ich glaube an Gott und ich lehre die Bibel. And they're standing there, one girl's a Muslim and one's an Austrian. Und da stehen sie da, eine Frau ist Muslimin und eine ist ein Österreicher. And they're holding their bows and. Und sie halten ihre Bogen. I'm telling them about my relationship. Und ich erzähle ihnen von meiner Beziehung mit Gott. Knowing God, I want to bring out two things today very quickly. Gott kennenzulernen, zwei Dinge, die ich da herausstreichen möchte. Knowing God comes through simple faith. Gott kennenzulernen geschieht, indem man einfachen It's Glauben hat. So simple that we can miss it. Es ist so einfach, dass man fast dran vorbeigehen kann. Now I have a picture of a little mustard seed. Ich habe hier ein Bild für euch von einem kleinen Senfkorn. And the Lord said, if you have faith the size of a mustard seed, und der Herr hat gesagt, wenn dein Glaube so groß wie ein Senfkorn ist, see how small that is? Seht ihr, wie klein das ist? The faith the size of a mustard seed, Glaube von der Größe eines Senfkorns, you can say to this tree, be uprooted and move over there. Dann kannst du zu einem Baum sagen, sei entwurzelt und beweg dich dorthin über. That tree has quite big roots, huh? Und dieser Baum hat ziemlich große Wurzeln. You can say to that tree, be removed. Zu diesem Baum kannst du sagen, hebe dich hinweg. What the Lord was saying is, it's not an issue of faith. Aber was der Herr sagt, es geht nicht um den Glauben. We have faith. Wir haben Glauben. We have faith every day of the week. Jeden Tag üben wir Glauben aus. I have faith that my tires are not going to blow out as I go on the autobahn. Ich glaube, dass meine Autoreifen nicht zerplatzen, wenn ich die Autobahn entlang fahre. I have faith that when I go to a restaurant, there's no poison in the food. Ich glaube, dass wenn ich in ein Restaurant gehe, kein Gift im Essen ist. We have faith. Wir haben Glauben. It's just, what do we direct that faith at? Aber worauf richten wir diesen Glauben hin aus? And the Lord said, if you have the faith the size of a mustard seed, that's enough. Und der Herr hat gesagt, wenn ein Glaube so groß wie ein Senfkorn ist, das reicht völlig. Number one, it's just very simple. Das ist ganz einfach, Nummer eins. Knowing God is so simple. Gott kennenzulernen ist so einfach. But number two is not as easy. Aber Nummer zwei ist nicht so leicht. Okay, then we're going to start the story and then you'll see it. Und dann fangen wir mit der Geschichte an und ihr werdet es sehen. Okay, starting with verse 1. It says, now Naaman was the commander of the armies of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. Und Naaman, der Herr Oberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinen Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. He was a valiant soldier. Der Mann war ein unglaublicher Krieger. But he was a leper. Aber er war aussätzig. Now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. Verse 2. Und die Vers 2. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. And she said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he could cure him of his leprosy. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman, und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so he went. So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel Verse 7. ist. As soon as the king of Israel read the letter, because the king had sent the letter, und es geschah in Vers 7, der König hat einen Brief geschickt, he said, heal my commander. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, he tore his robes and said, am I a god? Can I kill and bring back to life? Da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen? When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message. Vers 8. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Why have you torn your robes? Da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Have the man come to me, and he will know there is a prophet in Israel. Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. So Naaman went with his horses and his chariots and stopped at the door of Elisha's house. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Now it gets interesting. Und jetzt wird's interessant. Elisha sent a messenger to say to him. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Now there is such a parallel here, it's amazing. Da ist so eine Parallele hier, das ist unglaublich. He gives him a word. Er sagt ihm etwas. That he is to believe. Dass er glauben soll. And obey. Und dem er gehorchen soll. Elisha does not come outside. Elisa kommt nicht selbst heraus. To see him face to face. Um ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Many people say, you know, if God would come down and talk to me, I would believe. Viele Menschen sagen, wenn Gott herunterkommt und mit mir spricht, dann glaube ich. I'm sure you would. Da bin ich mir sicher, dass du das glaubst. Verse 11. Vers 11. But Naaman went away angry. Da wurde Naaman zornig und ging just weg. Like people today. Das ist genauso wie Leute they heute. Go away angry. Sie gehen zornig and weg. He said, und er sagte, I thought that he would surely come out to me. Siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen and zu mir stand herauskommen and call on the name of the Lord. Und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. His God, wave his hand. Schüttel deine Hand. Over the spot and cure me of my leprosy. Und er wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. What was the problem here? Wo war das Problem hier? He thought he was a lot more important than he was. Er dachte, er ist wichtiger, als er wirklich wichtig war. This brings us to our second point. Und das ist der zweite Punkt. Humility. Demut. Genuine humility. Ganz allgemeine Demut. I come to know God through a simple faith. Ich lerne Gott kennen durch einfachen Glauben. Simple faith is like just show up. Das ist so, als ob du einfach herkommst. Simple faith is like, hey, it's Sunday morning. Es ist einfach so wie Sonntagmorgen. Tired. Du gehst, bist müde. Feel horrible. Du fühlst dich vielleicht nicht so gut. It's been a long week. Es war eine lange Woche. I don't feel spiritual. Ich fühle mich nicht geistlich, sagst du. I don't look so good. Ich schaue nicht so gut aus. I think I'll just go to church. Aber ich glaube, ich gehe einfach in die Gemeinde. I don't think it's going to do anything for me. Es wird vielleicht nichts machen. What could it do for me? Was sollte es mir bringen? I'll just go. Aber ich gehe einfach. Simple faith, just mustard seed, just show up. Das ist ein Senfkorn. Komm just einfach sit, her. Just sit in the chair. Just einfach im, um in dem Sessel zu sitzen. Just be there. Simple faith. Einfach dort zu sein. Just this, I'm only coming today, Pastor, with a very, very, very little faith. Einfacher Glaube. Heute, Pastor, komme ich einfach nur mit sehr, sehr kleinem Glauben. Very in need and very, very wanting. Irgendwie brauche ich heute einfach was. I had a long week. Ich habe eine lange Woche I gehabt. I have just a very, very, very small faith. Ich habe heute nur ganz, ganz, ganz kleinen Glauben. Perfect. Just sit in the seat and relax. Das ist perfekt. Setz dich hin und entspann dich. Number two. Nummer zwei. God is looking for humility. Gott sucht nach Demut. And he tests us. Und er prüft das. Because you see, as you know, as a child, als Kind zum Beispiel, we are not proud. Da sind wir überhaupt nicht stolz. Because pride is this unrealistic idea of how important I am. Denn Stolz ist diese unrealistische Vorstellung, wie wichtig ich and bin. And as we get older, we get more proud. Und wenn wir älter werden, da werden wir immer and as we get older, we get even more proud. Und immer mehr, je älter wir werden. And as a child, we don't look at ourselves like, hey, am I better than them or am I more important und than als, them? Als Kind schauen wir nicht rings um uns herum und sagen, bin ich wichtiger oder besser als the, die anderen. The Lord said, unless you receive the kingdom as a child. Und der Herr hat gesagt, wenn du nicht das Königreich wie ein Kind annimmst. Think of Christmas or a birthday. Denk zum Beispiel an Weihnachten oder euren Geburtstag. You give a little kid a present. Wenn dein kleines Kind ein Geschenk bekommt, and he doesn't say, It's so big. I'm unworthy, Papa. Das Kind sagt nicht, das ist so groß, ich habe das gar nicht verdient. He just receives it. Nein, er nimmt das einfach an. In humility. In Demut. He just takes it. Er nimmt es He's einfach. Not self-conscious of am I worthy? Am I not worthy? Er überlegt dann nicht oder ist sich nicht bewusst, ob er würdig ist dessen. Do I have to pay them back? Oder ob er es zurückzahlen muss? What are they expecting from this? Oder was dafür die Eltern erwarten? There's a plan here. I know there is. Nein, da gibt's einen Plan. No, the kid just takes it. Nein, das Kind empfängt das einfach. In simple humility. Einfacher Demut. And then he says, "Is there any more?" Und dann sagt, es gibt es noch mehr. And this is the way God wants us to be. Und genauso möchte Gott, dass wir sind. Like a little child who receives. Wie ein kleines Kind, das etwas annimmt. But we see that Naaman has a tough time here. Aber wir sehen, dass es dem Naaman hier schwerfällt. He comes up on his horse like the. Er kommt auf seinem Pferd geritten. He comes to the door. Und er kommt zur all Tür. His chariots pull up like. Und all diese Streitwagen hinter ihm. I'm here. I am Naaman. Und er sagt, jetzt bin ich da. You know who I am? Naaman. Weißt du, send Elisha out. Schick den Elisa heraus. And then the door opens. Und dann öffnet sich die Tür. And this little servant comes out. Und da kommt eigentlich der Diener. Elisha says, go down to the river and wash 7 times and you'll be cleansed. Elisa schickt mich und er sagt, geh zum Fluss hinunter und wasch dich 7 Mal. Dann geht die Tür What? Zu. What? He didn't even come out and talk to me himself. Does he know who I am? Er ist nicht mal herausgekommen, um mit mir zu sprechen. Weiß er eigentlich, wer ich bin? I am Naaman. Ich bin Naaman. No, you are a leper. Nein, du bist ein Aussätziger. You are not a captain who has leprosy. Du bist kein Heerführer, der Aussatz hat. You are a leper who happens to be a captain. Du bist ein Aussätziger, der zufällig Armeechef ist. And lepers, you know, lepers should choose their words carefully. Und die Aussätzigen sollten ihre Worte sorgsam wählen. So look what happens. You know, he complains. He says, he wants me to wash in the Jordan. Und dann beschwert er sich, was? Er will, dass ich mich im Jordan wasche. The Jordan is so muddy. Der Jordan ist so schlammig. We have beautiful rivers where I come from. Wo ich herkomme, da gibt es wunderschöne Flüsse. So he leaves. Aber er geht dann. He leaves, just like many people do. So wie viele andere Menschen. They walk away from God. Sie gehen von Gott weg. They have this idea of what they want God to be like. Denn sie haben die Vorstellungen, wie Gott sein sollte. And I speak to the church also today. Und ich spreche heute auch zu der Gemeinde. We have this idea of how we want God to do something for us. Wir haben die Vorstellung, wie Gott etwas für uns tun möchte. Wait a minute. I expected you to do this, but you didn't do that. Moment mal, ich habe erwartet, dass du das tust, aber du hast das nicht getan. God is testing us. Gott prüft uns. He's testing our humility. Er prüft unsere Demut. And look what happens, verse 13. Naaman's servants went to him and said, "Father, if the prophet had told you to do some great thing." Vers 13, da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, would you not have done it? Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, I mean, hättest du es nicht getan? If God declared, look, I will give salvation to anyone who can climb Mount Everest. Wenn Gott gesagt hätte, ich gebe dir Rettung jedem, der den Mount Everest besteigen kann. That would be such an easy thing for the Austrians, right? Das wäre so leicht für die Österreicher. They'd be there dragging Oma up with them. Come on, Oma. Und die schleppen sich da hinauf. The whole family would be climbing up there. Die ganze Familie würde raufklettern. They'd get to the very top and declare, I got it. Sie kommen zum Gipfelkreuz und sagen, ich hab's geschafft. God wanted us to do something we could do and we did it. Gott wollte, dass wir etwas tun und wir haben es geschafft, würden wir sagen. Easy, but we did it. Es war nicht schwer, aber wir haben es geschafft. That was worthy of trying to do to get salvation. Und es war es wert, das zu tun, damit man die Errettung erlangt. I was obedient. Ich war gehorsam. But look what it says. It says, you know, if he asks you to do something hard, you would have done it. But he's asking you to do something very easy and you won't do it. Also wenn er etwas verlangt hätte, das schwer gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich getan. Aber eigentlich wurde etwas ganz Einfaches verlangt. Wash and be cleansed. Wasche dich und sei rein. So, you know, he thought about it for a little while. Also hat er darüber nachgedacht, der Naaman. And so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. Und ist dann letztendlich hinuntergegangen zum Jordan, um sich 7 Mal zu waschen. As the man of God told him to. Wie der Mann Gottes es ihm gesagt and hat. And I'm sure he went down with simple faith. Und ich bin sicher, er ist mit einfachem Glauben hingegangen. I'm sure he didn't go down singing. I'm sure he was complaining a little bit. Wahrscheinlich ist er runtergegangen und hat sich beschwert, anstatt zu singen. I'm sure he didn't just like jump in the water and just start splashing. Also ich glaube nicht, dass er ins Wasser reingesprungen ist voller Freude und herumgespritzt hat. Jordan River. Sondern eklig Jordan. What am I doing here? Was mache ich da? Just go down and wash. Naja, tauch einfach unter und wasch dich. Anybody got any soap? Hast du irgendwie Seife für mich? Just wash. Und ich soll mich dir waschen? Wash. Wasch dich einfach. He's just washing and. Und er wäscht sich. Und dann geht er wieder raus. Again? Nochmal? Ja, nochmal. He's just washing and washing. Er wäscht sich nochmal. Under the arms. Yeah, okay. Gets out. Und dann steigt er wieder raus. Again. Nochmal. Again. Nochmal. Oi. Five, six, seventh time. Fünf, sechs und dann das siebte Mal. He's in there, probably complaining. Just. Und vermutlich, während er das macht, beschwert er sich, nörgelt. He's healed. Aber plötzlich ist er geheilt. But he's not just healed. His skin becomes like a young boy's. Aber er ist nicht nur geheilt, sondern seine Haut wird die eines jungen Mannes. And now I want to read one more verse and we'll close. Dann möchte ich einen Vers noch lesen und wir werden abschließen. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. Verse 15. Vers 15. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück. And watch this. Er und sein ganzes Gefolge. He stood before him and said. Und er kam und trat vor ihn und sagte. Now I know. Siehe doch. That there is no God in all the world except in Israel. Ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Now I know. Jetzt habe ich erkannt. Now he knows God. Jetzt hat er Gott erkannt. He broke through the pride barrier. Er hat diese Barriere des Stolzes durchbrochen. The faith barrier is not a big deal. Diese Glaubensgrenze ist keine große Sache. It's a small deal. Es ist eher klein. It's the pride barrier. Aber die Barriere des Stolzes. It's the humility that's the big deal. Es ist die Demut, die die große Sache ist. As we get older, we just somehow think we're more and more important than we really are. Und während wir älter werden, da glauben wir immer, dass wir wichtiger sind, als wir wirklich wichtig and sind. We become less and less like children. Und wir werden immer weniger wie die Kinder. We become less and less willing to be honest about our condition. Wir sind immer weniger gewillt, ehrlich zu sein über unseren Zustand. We say, do you know who I am? Wir sagen, weißt du eigentlich, wer ich bin? Have you ever heard of Bank Austria? Hast du jemals von der Bank Austria gehört? Have you? Hast du? Do you know who owns that bank? Weißt du, wem diese Bank gehört? Do you recognize me? Erkennst du mich? Wow, and this is kind of like the way we all are. Und so sind wir alle irgendwie. But aber in the eyes of God, in den Augen we're Gottes, all the same. Sind wir alle gleich. And God wants us to humble ourselves. Und Gott möchte, dass wir uns demütigen. This is the difficult part. This is so hard somehow. Und das ist irgendwie der schwierige Punkt. Das ist so schwer manchmal. We see the struggle in Naaman. Wir sehen diesen Kampf bei Naaman. But if we look at honestly our need, aber wenn wir unsere Bedürfnisse anschauen, for example, to be forgiven. Zum Beispiel, dass wir wollen, dass uns vergeben wird. We carry around such bitterness. Da tragen wir so viel Bitterkeit mit uns herum. Such a sense of guilt. So viel Schuldgefühle. And the Lord wants to cleanse that. Und das möchte der Herr reinigen. Do you know that this morning we can leave here as clean on the inside as Naaman was clean on the outside? Wisst ihr, heute Morgen können wir hier weggehen und so rein sein innerlich wie Naaman damals äußerlich war. And this is what happened to me 30 years ago. Genau das ist mit mir passiert vor 30 Jahren. An 18-year-old, als 18-Jähriger, full of everything inside that was not good. Alles in mir drinnen, was nicht gut war. And then this lady told me, young man, und dann hat diese Frau gesagt, you can know Jesus. Junger Mann, du kannst Jesus kennenlernen. And she read me a verse in the Bible that said that Jesus knocks on the door. Und sie hat mir einen Vers vorgelesen aus der Bibel, und zwar, dass Jesus an die Türe unseres Herzens klopft. And if anyone opens the door, he will come in. Und wer diese Türe öffnet, dort wird Jesus hineinkommen. You know, I looked at the verse, I was like Naaman. Ich habe mir diesen Vers angesehen, so wie Naaman. I thought about it. Habe darüber nachgedacht. And I said, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. I'm going to obey what the word says. Ich werde dem gehorchen, was hier geschrieben steht. Close my eyes. Hab meine Augen geschlossen. And I prayed. Und ich habe gebetet. God, Gott, if you want to come into my life, wenn du in mein Leben kommen möchtest, I'm opening the door. Dann öffne ich jetzt die Tür. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennen. And it was that simple. So einfach war das. And from that day, und von diesem Tag God stepped into my life. Ist Gott in mein Leben getreten. And like Naaman says, now I know. Und so wie Naaman habe ich gesagt, jetzt weiß ich. You can also know. Und genauso könnt ihr auch. And with that, I would like to close with a prayer. Und am Ende möchte ich mit einem Gebet abschließen. And ask, invite you to pray with me. Und ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Maybe this is the day. Vielleicht ist das der Tag. This is your day. Vielleicht ist das dein Tag. To come to know God. Gott kennenzulernen. In a personal way. Auf ganz persönliche Weise. Father in heaven, I thank you this morning. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. For these last 30 years of my life. Auch für diese 30 Jahre meines Lebens. And all the things that you've shown me. Und all die Dinge, die du mir gezeigt hast. Me. Die du mich gelehrt hast. And how you've forgiven me over and over. Und dass du mir so oft vergeben hast, immer and wieder. Have cleansed me and du hast mich gereinigt. Restored me and strengthened me. Du hast mich wiederhergestellt und gestärkt. I pray this morning for anyone here. Ich möchte heute Morgen für jeden hier beten. Who would like to step through that barrier? Der durch diese Barriere durchtreten möchte. And say, God, come into my life. Und der sagt, Gott, komm in mein Leben. The Bible says. Die Bibel sagt. For God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. That he sent his only begotten Son. Dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gegeben hat. That whoever would believe on him. Dass jeder, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life. Aber ewiges Leben hat. Would you believe this morning? Möchtest du das glauben? With simple faith, mit einfachem Glauben? And say, God, cleanse me. Dann sag, Gott, reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Lord, we thank you for this time. Danke, Herr, für diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. You know, it's interesting. Once you come to know God, wisst ihr, wenn ihr mal Gott kennenlernt, you see the reason for adult baptism. Dann seht ihr auch die Gründe, warum man Erwachsene tauft. Because you so want to give a testimony of what God did. Denn du willst einfach ein Zeugnis ablegen davon, was Gott getan hat. I would just encourage everyone today. Ich möchte einfach jeden heute ermutigen. God is there. Gott ist da. And remember, in the entire nation of Israel, no lepers were cleansed. Und erinnert euch, in der ganzen Nation Israel wurde kein Aussätziger geheilt. They just missed the whole point. Sie haben wirklich einfach dran vorbeigelebt. A simple faith. Ein einfacher Glaube. With genuine humility before God. Mit allgemeiner einfach Demut. And God will show himself. Vor Gott, und Gott wird sich zeigen. And when he does, your life will never be the same. Und wenn er sich zeigt, dann wird dein Leben nicht mehr so wie vorher sein.